Hallo und herzlich willkommen zur Kapitelbesprechung 859 vom aktuellen One Piece Manga-Kapitel. Mit dabei ist wie immer der Max. Hallo Max. Hi. Und dieses Kapitel trägt den Namen der Yonko-Attentatskomplott. Ja. Wobei eigentlich müsste es ja heißen das Yonko-Attentatskomplott, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da auch schon überlegt. Ich finde den Titel jetzt allgemein jetzt nicht so besonders toll, wenn ich ehrlich bin. Also auf Englisch klingt er auf jeden Fall besser. Yonko Assassination Plan. Ja, definitiv. Der Yonko Attentatsplan wäre wahrscheinlich auch besser als der Komplott gewesen. Aber ja. Naja. Der Komplott, das Komplott, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir diesmal wieder eine Fanpage oder eine Coverpage von einem Fan gewünscht, und zwar befinden sich hier Chopper, Lysop und Book, wie sie Ringe werfen spielen, und die Ringe sind Schlangen. Und das Ziel ist Book. Genau, das Ziel ist Book. Eigentlich eine ganz lustige Idee, wobei ich glaube, dass Lysop das nicht machen würde. Der hätte zu viel Angst vor den Schlangen wahrscheinlich. Ja, das könnte sein. Aber sonst eigentlich eine ganz lustige Idee, auch dass die ein paar Schlangen, die da daneben geworfen wurden, haben mit so einer riesen Beule dann an der Seite und total schief und krumm da rumliegen. Ja, es ist sehr witzig. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde das mal ganz schön, wenn zwischen irgendwelchen Cover-Stories, also wirklichen Cover-Stories, mal ein Fanwunsch eingeschoben wird, aber mittlerweile waren das ja jetzt 3 oder 4 hintereinander. Ich würde jetzt gerne nochmal wirklich eine längere Story sehen. Ich finde das ganz schön, wenn so Charaktere, die ursprünglich nicht ganz im Rampenlicht standen, dann so in der Cover-Story ihre Geschichte bekommen. Mhm. Und nach den Steckbriefen kam ja, glaube ich, nichts mehr, was irgendwie... Ich glaube, ja, stimmt. Seit den neuen Steckbriefen und den Nachrichten über Doflamingos Niederlage gab es ja nur noch Fanwünsche. Ja. Und ich finde, Oda hat doch so unendlich viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Naja. Ja, zum Inhalt des Kapitels. Ja. Wir versuchen uns bei der Zusammenfassung mal ganz, ganz kurz zu fassen, damit wir später noch etwas genauer auf die Punkte eingehen können. Also erstmal generell scheint die Anspannung vom letzten Mal etwas verflogen zu sein, außer was Caesar betrifft, aber Capone und Ruffy scheinen sich schon relativ beruhigt zu haben und gut miteinander auszukommen. Wir erfahren, wie Big Mom gestürzt werden soll. Ich denke, da gehen wir gleich noch sehr viel genauer drauf ein. Und wir sehen, wir sehen quasi, wie der Plan besprochen wird. Ja, und eigentlich zu 90% der Zeit. Ja, genau, da wird das Kapitel auf jeden Fall seinem Namen gerecht. Zusätzlich sehen wir noch, wie verschiedene, wie quasi die Stadt sich auf die Tea Party freut. Und wir erfahren, dass die ersten Familien aus der Unterwelt, die ersten Gäste eingetroffen sind. Von denen uns aber bisher niemand was sagt, deswegen können wir da jetzt eigentlich nicht so besonders gut drauf eingehen, denke ich mal. Können wir gleich zumindest kurz erwähnen. Ja, genau. Wir sehen nochmal von Raiju, die Windsmokes, wie sie etwas verdutzt sind, dass Raiju nicht anwesend ist. Und wir bekommen so eine etwas seltsame Andeutung. Gut. Das ist aber auch jetzt eher so weniger interessant, weil wir nichts wissen. Und ganz am Ende sehen wir nochmal unsere gute Big Mom, die sich riesig auf die Hochzeitstorte freut und den Tod von Brooke, vermeintlichen Tod, nicht weiter zu beachten scheint. Ja. Ach genau, und im letzten Panel haben wir nochmal Pudding mit ihrem Kleid gesehen. Ja. Generell, wenn wir mal vorne anfangen, was so an interessanten Themen aufgekommen ist, ist, denke ich mal, dass... wie fandst du das denn? Wie schätzt du das denn ein, dass dann so zwischen Ruffy und Capone durch Einsatz von Jinbe irgendwie Freundschaft entstanden ist, auch wenn betont wird, dass es temporär ist? Also Ruffy... Ist dann natürlich so typisch Ruffy so, der so, okay, dann sind wir jetzt ja wieder cool. Der ist da sofort wieder irgendwie gelassen, der hat das sofort hingenommen. Capone wirkt halt immer noch so leicht angepisst. So, war immer noch so gefühlt an dem. Es fehlt noch ein Tropfen, dann rastet der aus, aber er ist auch wesentlich entspannter als letztes Mal. Er hat halt immer noch so einen fiesen Blick drauf. Und ja. Ich weiß gar nicht, das sehe ich nicht so. Also ich würde ihn jetzt allgemein so einschätzen, dass er immer etwas angespannt rüberkommt. Ach so, okay. Also dass er jetzt besonders angespannt ist, weiß ich nicht. Würde ich nicht unbedingt sagen. Also hatte ich nicht so das Gefühl, ehrlich gesagt. Okay, dann habe ich das vielleicht auch anders aufgenommen. Nee, kann ja sein. Ich habe ja keinen Anspruch auf Richtigkeit meiner Thesen. Nur, ja, ich habe da jetzt nicht so besonders auserkannt. Ja, wir bekommen dann relativ früh schon die vermeintliche Superwaffe zu sehen, nämlich das tödliche Giftgasgeschossrakete KX. In dreifacher Ausführung, zwei Reserve. Genau, die anscheinend ausreichen sollen, um Big Mom zu schaden. Setzt 5 Gramm Organphosphatgift frei. Genau, was auch immer das ist. Wahrscheinlich etwas, wogegen Ruffy immun ist. Wahrscheinlich, ja. Generell, also ich habe echt Probleme mit dem Kapitel. Ich finde, im Storytelling, bei Serien oder bei Filmen, ist es immer so, wenn ein Plan ausführlich geschildert wird, wird dieser Plan niemals so umgesetzt. Ja, das glaube ich allerdings auch. Weil Oda hätte einfach nichts davon, den Plan jetzt eins zu eins umzusetzen und alles würde funktionieren, ehrlich gesagt. Ich finde den Plan auch irgendwie sehr. Das ist cool mit dem Timing, 5 Sekunden oder 3 Sekunden, je nachdem, wie man es beschreibt, was sie vorhaben, Big Mom in Rage zu bringen, was sie dann verletzlich macht. Das ergibt aber für mich nicht so wirklich Sinn. Also, ich weiß nicht, was ihr Zustand quasi. Also ja, die Beobachtung von Capones ja, Widerstandsgruppe, ne, Widerstand ist auch das falsche Wort, aber von den Attentätern basiert er ja darauf, dass das letzte Mal ein Bild umgefallen ist, ihres Vorbilds, ihrer Ziehmutter, wie auch immer man es nennen wird, will. Das ist ja nicht so ganz bekannt, aber. Also gesagt wird, die Mutter Karamell ist quasi Mamas Lebensretterin. Auf Englisch Genau. heißt es Benefactor oder sowas. Ja. Geldgeber kann das, glaube ich, auch heißen so. Ja, stimmt. Beneficial ist auch finanziell. Auf jeden Fall irgendjemand, zu dem Big Mom aufblickt. Gut, ich verstehe das nicht. Vielleicht habe ich das auch einfach falsch rausgelesen, aber wie macht das Umstürzen eines Bilds sie eher also ist sie dann nur, während sie in dieser Rage ist, überhaupt verletzlich? Weil es wird ja gesagt, dass ihre Haut quasi undurchdringlich ist. Aber warum? Also ich glaube, dass die halt vielleicht durch ihr Haki oder so konstant irgendwie so ein Rüstungshaki aufbaut. Und dass wenn sie jetzt sich da muss sie aber irgendwie bei vollem Bewusstsein sein, sich darauf auch so ein bisschen konzentrieren. Und wenn sie jetzt das Bild da irgendwie zu Schaden kommt, ist sie so abgelenkt, so emotional aufgebracht, dass sie das nicht aufrechterhalten kann und dann verwundbar ist, auch nicht ihre Aber Umgebung richtig wahrnehmen kann oder so. ja gut, aber ihr Schreien ist ja quasi damit verbunden, dass erstmal der Schrei für die Leute in der Umgebung halt schädlich ist, weshalb ja die Ohrenstöpsel benutzt War werden. auch geil, wie er das vorstellt, irgendwie das, was sagt er? Das unsichtbare Symphonia-System. Ah, Ohrstöpsel. Und auf der anderen Seite hören wir, dass quasi Königshaki freigesetzt wird. Ja. Oder Haki des Eroberers, wie man. Ich glaube, im Deutschen ist Ja, Königshaki. Königshaken, ja. Ich weiß nicht, ich finde das gut, dass anscheinend neben Shanks auch noch ein anderer Yonko definitiv bestätigt, der jetzt Königshaki hat. Mir fehlt noch so ein bisschen die Anwendung. Das habe ich generell mit dem ganzen Kapitel. Ich habe echt ein Problem. Mir hat es nicht so gefallen, weil ich. Mich ganz auf Frage, wie soll das funktionieren? Also, das mit der Haut, die undurchdringlich ist, so ein unterbewusstes Rüstungshaki, okay, wäre eine Begründung dafür, aber ich fände das ehrlich gesagt ein bisschen lame, muss ich sagen. Aber das ist die Frage. Er sagt ja auch einmal so irgendwie, keine Waffe kann Big Mom töten. Da erinnere ich mich doch glatt mal an Kaido, wo auch, Ja, als der richtig. eingeführt wurde, wurde auch gesagt, der wo konnte auch bisher von keiner Waffe getötet werden. Genau, das ist auch mein Gedanke. Ich denke, was unterscheidet sie von Kaido? Vielleicht Kaido als muskelbepackter, durchtrainierter Mann, vielleicht mit Teufelsfrucht, ist vielleicht jemand, bei dem das Sinn macht, dass die Haut so hart ist und gestellt und er deswegen vielleicht permanent mit Haki rumläuft. Aber für Big Mom, ich sehe das ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwie zu ihr in ihrer Rolle passt. Ja, das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Also wir wissen ja, dass sie halt von der Seelenfrucht da Genau, so richtig. gegessen hat. Und es wurde jetzt, ich habe das auch so gar nicht mitbekommen mit der undurchdringbaren Haut. Das wurde jetzt irgendwie nochmal so erwähnt. Ja, wir wissen ja alle, Big Mom hat eine undurchdringbare Haut. Und so, woher das denn? Woher wissen wir das? Durch die Kraft ja wohl kaum. Oder etwa nicht? Und dann, ja. Ich habe da eine Theorie im Reddit gelesen, die darauf ganz gut passt, finde ich. Sagt dir Dorian Gray was? Ja. Da ist ja auch das. Hast du das auch gelesen im Reddit? Nee, aber ich kenne die Geschichte. Okay. Im Grunde, also ich lese mal einfach den Wikipedia-Artikel einen Ausschnitt vor. Die Hauptfigur, der reiche und schöne Dorian Gray, besitzt ein Porträt, das statt seiner altert und in das sich die Spuren seiner Sünden einschreiben. Während Gray immer maßloser und grausamer wird, bleibt sein Äußeres dennoch jung und makellos schön. Okay, das passt nicht auf Big Mom. Aber Aber er ist dadurch auch unsterblich. genau, das ist nämlich der Punkt. Das finde ich ganz interessant, weil wir nämlich in diesem Kapitel, also ich glaube echt, da ist jemand auf die Goldgrube gestoßen von Big Moms Kraft. Wir erfahren ja auch, dass dieses Bild sie dazu gebracht hat, dass sie verletzlich wird. Oh, jetzt ralle ich das erst. Oh, Also das das ist Bild sehr ist gut. umgefallen, hat quasi vielleicht Schaden genommen und der Schaden wurde nicht direkt auf Big Mom übertragen, sondern sie ist halt in die Knie gegangen durch ihr Übergewicht in welcher Form auch immer oder weil das Bild halt nicht mehr in einem sicheren Zustand war, ist es möglich, ihr Schaden zuzufügen. Ich habe nur das Problem, ich finde die Theorie super geil. Ich finde cool, dass da jemand innerhalb von 10 Minuten den Vergleich gezogen hat und da drauf gekommen ist oder von 20 Minuten, nachdem das Kapitel raus war. Ich habe nur echt das Problem, was passiert denn? Wir kennen Ruffy, den alten Tollpatsch. Er soll ja das Bild umstoßen. Stell dir mal vor, er fällt auf das Bild drauf. Ist Big Mom dann tot? So wie ich das, also Dorian Gray hat mir vorher noch nichts gesagt, ehrlich gesagt. Ich habe das da mal etwas tiefer noch reingelesen. Und es ist ja auch so, dass wenn quasi das Bild zerstört wird, dass alles, aller Schaden oder alle Lebensjahre dann wieder zurück auf den Besitzer gehen. Das heißt, Big Mom würde dann ja quasi sterben, je nachdem wie alt sie ist. Ja. Ich finde es geil. Also ich finde die Idee gut. Frag mich aber dann auch, warum sollte Big Mom bei der Hochzeit, wo vermutlich ja die meisten Leute unterwegs sind, denen sie nicht vertrauen kann, also Unterhändler, vielleicht Piratenbanden, die ihr unterstehen, wo sie nicht so hundertprozentig sicher ist, also spätestens bei Jimbe weiß ich es ja, wieso sollte sie quasi dieses Bild so präsent irgendwo hinstellen, also so präsentieren, dass überhaupt jemand die Möglichkeit hat, dieses Bild zu verletzen, umzustoßen? Das ist eine gute Frage, aber diese Theorie mit dem Bildnis finde ich sehr gut. So eine Art Voodoo-Bild. Genauso, So was ja. das Bild macht, das passiert auch Big Mom. Wenn das jetzt runterfällt, vorne über kippt und dann einen Sprung irgendwie im Glas kriegt, fällt da auch Big Mom vorne über und kriegt dann einen Sprung dann im Knie oder halt so einen Kratzer im Knie. Das fände Das ich ist geil, eine sehr, sehr, sehr gute Theorie, muss ich sagen, ja. aber warum sollte, wir sehen ja dieses Bild, wie quasi bei der letzten Tea Party anscheinend alle so im Kreis sitzen quasi. Und das Bild dann vor einem der leeren Stühle steht. Warum sollte sie ihre Schwäche so offensichtlich nach außen tragen? Ist sie so von sich selbst überzeugt, so abgehoben, dass es sie quasi gar nicht mehr interessiert? Oder Das kann sein, ja. weil ich habe mir nämlich auch gedacht, der Grund, warum sie noch nicht verletzt worden ist, also ich könnte auch einfach sein, dass sie noch nie in einen Kampf 1 gegen 1 gekommen ist. Wir haben das Ja. ja bei Cracker auch gesehen. Quasi dasselbe Prinzip. Cracker, seine Rüstung wurde quasi fast noch nie durchdrungen. Nicht mal die Marine weiß, wie er aussieht, richtig. Und wir haben gesehen, dass unter der harten Schale, sag ich mal, ja, dann ein Gegner gesteckt hat, der mit einem Schlag vernichtet wurde von Ruffy. Ja. Also was so ein Steckvermögen angeht, da scheinen vielleicht Big Mom und ja. Cracker auch ein Problem zu haben. Also Ja, ich finde die Theorie geil mit Dorian Gray. Ich muss mich da noch etwas einlesen, aber muss ich auch zustimmen. Da hat jemand einen sehr guten Gedanken geäußert. ja, das fände ich ganz cool, aber wie gesagt, warum diese Schwäche dann so nach außen tragen? Das einzige große Problem, was ich mit dem Kapitel habe, ist tatsächlich die Zeitspanne des Plans. Also es wird gesagt, 5 Sekunden haben wir Zeit, während Big Mom da schreit und verletzbar ist. In der Zeit soll doch Ruffy soll das Bild umstoßen Genau. und dann haben sie 5 Sekunden oder halt kaputt machen. Dann haben sie 5 Sekunden Zeit, in denen Big Mom schreit, ihr das Gift reinzuballern. Habe ich das richtig verstanden? Genau, richtig. Gut. Während sie schreit. Ich erinnere mich jetzt gerade dunkel, naja, nicht dunkel, aber ungern an Dragon Ball, ja. Freezer gegen Son Goku auf Namek. Der Planet explodiert in 3 Sekunden, Ja, okay. 20 Ich verstehe, Folgen was du lang. meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ist auch ein Vergleich, der im Reddit schon öfter gezogen wurde. Ich glaube, Hunter x Hunter, da gibt es auch so eine Szene, wo quasi eine Treppe irgendwie über 10 Folgen bestiegen wird. Der wurde da sehr oft gezogen, der Vergleich. Ja, Freezer ist eine ähnliche Nummer, denke ich. Oder der Flug der Genki-Dama, wo jeder hätte ausweichen können innerhalb von 3 Folgen und Was, schon. die bewegen sich da so schnell, dass die sich da praktisch teleportieren und Ja. einfach können sie der Genki Dama nicht ausweichen? Na gut. Ich habe da Bock drauf. Ich fände das cool, wenn das vielleicht ein Kapitel wird, die 5 Sekunden. Ja, Im aber. Anime wissen wir beide, was passieren wird. Also allein das Gekreische und die Reaktionen darauf werden wahrscheinlich auf eine Folge ausgewälzt. Wir haben ja das letzte Mal schon gesehen, was er aus 10 Minuten gemacht hat auf Dressrosa. Ja, ich finde, im Manga wäre das mal ganz interessant, sowas, so 5 Sekunden parallel zu sehen. Und ja, Königshaki, oder in dem Fall Königinnenhaki, wenn man hier nicht genderneutral sein möchte, wie auch immer. Fände es ganz interessant. Mich würde mal interessieren, wer dem. Also ich will einfach, dass Big Mom schreit, weil ich sehen will, wer ihrem Haki widerstehen kann. Ja, das ist doch die Frage, ob das Haki eines Yonkos, wenn der Königshaki einsetzt, noch mal krasser ist. Und dann vielleicht auch so, sag mal, Leute wie Carrot vielleicht oder Pedro sogar umhaut. Ja, ich denke mal, so Nami und Chopper sind da auf jeden Fall Kandidaten, die das nicht aushalten, würde ich mal schätzen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich fand noch eigentlich ganz lustig. Eine Stelle musste ich ein bisschen lachen, als Capone da sein Giftgas erklärt und dann schreit einmal sein Sohn los und er sagt, oh, tut mir leid, Papa hat zu laut gesprochen und guckt dann halt so ganz unschuldig so sein Kind an. Das passt überhaupt nicht zu dem und das fand ich irgendwie ganz lustig, dass der auch so eine Softie-Seite hat. Ja, fand ich auch ziemlich witzig. Und Ja, dann aber nach, ja. ich weiß es nicht, wollen wir über die eintreffenden Leute und die Vorbereitungen auf den Nebeninseln finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders interessant. Ja, nee, das glaube ich auch nicht wirklich. Also, das mit den eintreffenden Leuten, es wird gesagt, dass die Familie Morgan schon eingetroffen ist. Ja, genau. Und die Familie Ruffeld. Außerdem eine Tycoon-Familie. Aber Ich habe da jetzt spontan noch keine Theorie im Kopf, was. Das sind vermutlich irgendwann Charaktere, die mal erwähnt werden und irgendwelche wichtigen Organisationen betreiben, aber ob die jetzt damit eine riesen Armee einmarschieren können, wenn nicht mal die Soldaten der Gamma 66 da an den Feierlichkeiten teilnehmen dürfen, sondern da ausgeschlossen sind. Ja. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Die Windsmogs an sich, auch nichts Neues und alles, was Big Mom und Pudding bezogen ist. Also ich bin nicht so begeistert von dem Kapitel. Pudding sagt ja noch zum Schluss so, hoch, nachdem ich dann Sanji erschossen habe, muss ich ja die Erinnerung von ganz vielen Leuten umschreiben. Hoch, ja, stimmt. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Genau. Ist halt die Frage, wen meint sie damit? Ich würde da jetzt ehrlich gesagt nicht so viel reininterpretieren und würde mal sagen, dass es hauptsächlich dann irgendwelche anwesende Verbündeten sind vom Big Mom. Ja. Die dann halt das Bild der unschuldigen Dame im Gedächtnis behalten sollen. Aber jetzt innerhalb der Crew vielleicht auch so ein paar Fälle, die vielleicht auch schon Pudding so ein bisschen misstrauisch gegenüber sind und weil sie quasi der Liebling ist. Wird sicherlich ganz interessant, aber ich finde es ein bisschen. Oh, ich meckere jetzt sehr viel. Es war schon gut, aber es wird ja ein Kapitel oder es werden hier 12 Seiten eines Kapitels der Erklärung eines Plans gewidmet, wo wir halt sicher sein können, dass dieser Plan nicht so umgesetzt wird. Ja, ich glaube auch nicht, dass das halt so reibungslos abläuft. Ich habe den ersten Gedanken, als erwähnt wurde, die Familie Morgan ist eingetroffen, musste ich sofort an Morgan mit dem Beilarm denken. Ah, okay, cool. Ja, stimmt. Also Helmeppo und Morgan. Hier habt ihr es zuerst gehört. Captain Morgan mit dem Beilarm wird als Unterweltboss wieder auftauchen. Es gab ja schon Theorien, dass er zurückkommt, als man das erste Bild von Jack gesehen hat, weil der ja auch diesen Metallkiefer vor dem Mund hatte. Ach so, und du meinst, das ist so eine Technologie oder irgendwie so ein Ding, was... Nö, das ist ja einfach irgendwie... Das sieht ja auch relativ ähnlich von den beiden. Und man hat ihn ja nur so im Schatten gesehen das erste Mal. Und dann alle weg, oh, Captain Morgan ist zurück und treibt in der neuen Welt sein Unwesen. Das fand ich ganz witzig, aber... Ja. Ich will jetzt endlich mehr Familie, ich will jetzt endlich mal die Unterweltbosse sehen, ey. Das habe ich mir nämlich auch gewünscht. Hier wird es erwähnt, warum sie dann nicht direkt noch zeigen. Also, hoffentlich nächste Folge. Ich fand zu viele Möglichkeiten irgendwie verschenkt, zu viele Sachen, wo ich mich frage, warum. Also vor allen Dingen das mit Big Moms Unverletzlichkeit. Das mag, wie gesagt, auch eine Fähigkeit von ihr sein, von ihrer Seelenfrucht, dass sie quasi ihren eigenen Körper nur als Hülle benutzt und dadurch immun gegen Schaden ist, mag ja sein. Und dass dann irgendwo eine richtige Big Mom noch sitzt oder dass das halt mit dem Bild so ist, dass das Bild für sie altert oder für sie Schaden nimmt, dann frage ich mich nur, warum auf der Tea Party das Bild ausstellen. Dann doch lieber hinter Seestein verstärkten Gittern. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz so. Das Bild lagern. Nur weil sie ihre Freude vielleicht damit teilen will. Oder stell dir mal vor, die Bombe von der Fischmenscheninsel explodiert. Ja. Dann ist das Bild auch nicht so weit. Wird sicherlich interessant, denke ich mal. Man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ich hab Bock, dass es weitergeht. Wir werden wahrscheinlich noch ein Kapitel jetzt sehen. Vielleicht nächstes Kapitel dann die Unterweltbosse und vielleicht sowas Sanji an Vorbereitungen trifft, weil er muss ja jetzt zurück auf sein Zimmer. Mhm. Vielleicht auch die Fischmenschen, die jetzt zu Jimbei stoßen oder zu Capone stoßen werden und dann als gemeinsame Streitmacht da aufzutreten. Kann auch sein, dass sie sich erst in der großen Halle dann treffen oder wo auch immer im Palast, wo das gefeiert wird. Ich bin gespannt. Eher durchschnittlich bis eher unterdurchschnittlich für mich das Kapitel. Es kann aber immer noch alles gut werden. Ist ja auch erwartet ja auch keiner von Oda, dass er am laufenden Band die ultra krassen Kapitel raushaut, gerade als Vorbereitung. Jede Woche ein Kapitel auf dem Level von Gear 4. Das ja, ist nicht möglich. Das geht nicht, nee. Von daher, ich bin gespannt. Noch nächste gespannter Woche. Als zuvor auf die nächste Woche. Ja, genau. Stimmt. Gut. Ja. Haben wir eigentlich alles, oder? Ja, so spontan fällt mir jetzt nichts mehr ein. Gut, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Und gerne. Bis zur vielleicht nächsten Woche. Mal gucken. Ja, also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob nächste Woche ein Kapitel kommt. Wir werden sehen. Alles klar. Gut. Tschüss. Ciao.